Es ist vorbei, es ist so weit, es darf niemand erfahren. Das Trauerspiel von Edward Hyde und all dem Leid, es wird niemand erfahren. Man würde nur das Elend sehen, doch meine Absicht nicht. Der Schatten des Verderbens liegt auf allem, was mir leuchtete als Licht. Gibt es den dass ich dich denn jemals gehen lass? Glaubst du denn, du kannst mir je entfliehen? Solltest du das glauben, unterschätzt du mich, nimm das. Niemals lasse ich dich einfach ziehen. Du bist doch nichts als ein Bildnis im Spiegel. Schließ ich die Augen, dann treibst du im Nichts. Du wirst schon sehen, ich bin mehr als ein Bildnis. Ich bin die Spiegelung all deines Lichts. Das, was du bist, ist das Ende vom Albtraum. Das, was du bist, ist ein sterbender Schrei. Noch heute Nacht geht der Albtraum schnell vorbei. Wächst ab, mein Freund, es ist kein Traum und endet nie. Dieser Albtraum ist unendlich lang. Nein, bleib immer da, du bist gefangen, eingezäunt. Er wird stark und wächst, befreit von Zwang. Gleich wirst du sterben und ich werd vergessen. Dräng dich zurück in verlorene Sphären. Nichts kannst du tun, denn du bist besessen. Jeden Tag wird dich mein Schmerz verzehren. Ich existier ohne dich einfach weiter, du aber nicht, und das gibt mir die Macht, dich zu verjagen in kalte, finstere Nacht. Doch ich leb in dir immer weiter. Nein, mit Satan persönlich Himmelleib. Nein, und ich weiß als Vermaledeiter, dass niemand uns trennen kann. Niemand trennt Jekyll von Hyde. Siehst du nicht, es ist vorbei, Zeit zu gehen. Du wirst sehen, du musst gehen. Bin ich tot, stirbst du auch? Du löst dich in Schall und Rauch. Gott verdammt, lass mich gehen. Du wirst sehen, du musst gehen. Nein, bin befreit. Wir sind eins, du bist Hyde. Nein, niemals. Doch, für immer. Gott verdamm dich, Hyde, mit all deinen Verbrechen. Verrotte in der Hölle. Ich warte auf dich, Jekyll. Niemals!